Durch sein Wort erfuhr ich, dass Jesus mich liebt und dass er voll Erbarmen meine Sünden vergibt. Durch sein Sterben hat er mir das Leben gebracht und das Licht in die dunkelste Nacht. Aus lauter Liebe hat mich Jesus befreit, aus lauter Güte sorgt er für mich alle Zeit und durch sein Blut wusch er von Sünden mich rein. Darum will ich Jesu Eigentum sein. Seine Liebe zeigt Wege und gibt neuen Sinn. Ja, sie tröstet, wenn ich mutlos und traurig oft bin und verzage, weil niemand mich liebt und versteht. Ich darf wissen, dass er mit mir geht. Aus lauter Liebe hat mich Jesus befreit, aus lauter Güte sorgt er für mich alle Zeit und durch sein Blut wusch er von Sünden mich rein. Darum will ich Jesu Eigentum sein. Durch die Liebe kann ich nun den anderen verstehen. Jesus, hilf mir, die Nöte der Menschen zu sehen. Er verschonte sich nicht, sah den Verlorenen allein. Darum will ich sein sein. Aus lauter Liebe hat mich Jesus befreit, aus lauter Güte sorgt er für mich alle Zeit und durch sein Blut wusch er von Sünden.